Du findst meine Star-Allüren echt scheiße. Nur weil ich um Autogramme bettelnde Passanten mit meinem Prada-Gürtel wegpeitsche. Nach einmal tragen meine Maßanzüge wegschmeiße und den Benz voll Groupies shop von Fahrertür bis Heckscheibe. Ist mir egal, ich klatsche jeden zu Blutfontänen. Rapper-Leben hängen an seidenen Fäden wie UFO-Fakes. Es ist der zukünftige Rapper-King, der blutrünstig mit Messer klingt. Die Member deiner Crew lynch wie im Western-Film. Und wenn du nicht checkst, wer der Beste ist, press ich dir Crack-Bitch lässig mit Desinteresse. Die Tech in die Fresse, Bitch. Rapper sind lächerlich, ihre Texte sind Fantasieromane. Sie haben höchstens beim Kauf einer Fantasieromane Limo am Start. Die Lappen erzählen nur Märchen. Ihre Plattenverträge werden nichts mehr ab wie gezähmte Pferde. Yo, ein Kanake mit deutschen Fans, ein Deutscher mit Kanaken-Fans. Integration, Mutterficker, gib mir Bambi. Ich steh mit der Uzi-Rapper in Gucci-Sweater und bleibe der Typ, der mit deiner Mutti Sexer. Den Anzug vom Buscher fick ich Muschi lecker. JPG 2, welche deutsche Crew ist besser? Ich steh mit der Uzi-Rapper in Gucci-Sweater und bleibe der Typ, der mit deiner Mutti Sexer. Den Anzug vom Buscher fick ich Muschi lecker. JPG 2, welche deutsche Crew ist besser? MCs, die sich in der Regel mit der Hand befriedigen und deren Geschlechtspartner Transvestiten sind, vom Strand Brasiliens mit ganz schön Riesendicks, werde ich aufgrund der Größe ihre Schwanz erniedrigen. Ihr seid feminine Boys mit Mädchen auf dem Kreuz. Nicht vom X6 zum Golf, nein vom CLS zum Rolls Royce. Ich bleibe Taliban wie Bin Laden, denn Farid ist Gangster wie Kannibalen in Harlem. Ich tick Ganja und Coca von Linz bis Barcelona und der Abschaum der Gesellschaft sind Big Brother Bewohner. Whisky in die Cola, während Rapper twittern, reiß ich mir Frauen auf als Jack the Ripper. Puder in der Jeans, welcher Hut so ein will Beef. Und deine Frage, was nützt dir dein Judo auf der Street? Wollt ihr Bullen werden, dann geht eure Waffenscheine machen. Willst du sein wie wir? Komm, wir gehen mit Waffenscheine ich machen. Ich schätze mit der Uzi-Rapper in Gucci-Sweater und bleibe der Typ, der mit deiner Mutti Sexer. Den Anzug vom Buscher fick ich Muschi lecker. JPG 2, welche deutsche Crew ist besser? Ich schätze mit der Uzi-Rapper in Gucci-Sweater und bleibe der Typ, der mit deiner Mutti Sexer. Den Anzug vom Buscher fick ich Muschi lecker. JPG 2, welche deutsche Crew ist besser? Ich bin skrupellos und hart, zerbeule deinen Freundeskreis, verfolge deinen Golf mit meinem getunten Aston Martin. Zerr dich raus, verpasst dir Hurensohn einen Schlag. Dann rennst du Heuletime und disst mich in einem vollgemeinen YouTube-Kommentar. Oh. Ich flieg nach Kolumbien und check die Monatsernte. Chill auf Coca-Berge, die größer sind als Atomkraftwerke, Kid. Und während ich Parteihose ins Bitchface springst, nimmst du das ganze Staunen mit deinem iPhone mit Display. Hey Jungs, die auf der Street einen hohen Einsatzwagen, werden wie ich oder enden im Einsatzwagen. Ich rap einfach Straße, ziehe Nasen und steche dabei heraus wie Igelhaare. Worauf setz ich heute? Rot oder schwarz? Fick ich Crow oder Lars? Tick ich Koks oder Gras? Manchmal stelle ich mir zu viele Fragen, dann sagt Toni, komm in Bus, dein Groupie wird lachen. Ich schieß mit der Uzi-Rapper in Gucci-Sweater und bleibe der Typ, der mit deiner Mutti Sexer. Den Anzug vom Buscher fick ich Muschi lecker. JPG 2, welche deutsche Crew ist besser? Ich schieß mit der Uzi-Rapper in Gucci-Sweater und bleibe der Typ, der mit deiner Mutti Sexer. Den Anzug vom Buscher fick ich Muschi lecker. JPG 2, welche